will almost be like that of Sunday. Unsere Predigt heute wird ähnlich sein wie die von Sonntag. Le message d'aujourd'hui va être similaire de celle de dimanche. Because of interpretation. Wegen der Übersetzung. À cause de l'interprétation. Amen. Amen. Because of interpretation. Wegen der Übersetzung. À cause de la traduction. Because of those that do not understand English. That they only understand Dutch or what we call Französisch. Amen. Avec denen die nur Deutsch oder Französisch verstehen. Et c'est pour les gens qui comprennent seulement français ou bien allemand. But it is still important for us that understand English. Aber dennoch ist es auch wichtig für die, die nur Englisch verstehen. Mais le message est toujours aussi important pour celles qui pour ceux qui comprennent. Because the Lord always brings things to add to it. Denn der Herr bringt immer Dinge fügt immer Dinge hinzu zur Botschaft. Parce que Dieu ajoute toujours des choses sur le message. Because people had problem last week, you know, on Sunday, from Sunday to today, things can change. Von Sonntag auf heute können sich Dinge verändern. Leute können Schwierigkeiten vor Augen haben. Parce que les gens peuvent changer de dimanche jusqu'à aujourd'hui. And the Lord is always there and be there for us. Aber der Herr ist immer da und ist da für uns. Mais Dieu est toujours là pour nous. Amen. Amen. He always wants to bring out of the difficulties that we are facing. Er wird uns immer rausholen aus diesen Schwierigkeiten, die wir vor Augen haben. Il veut toujours nous faire sortir de toutes les difficultés que nous avons. Praise the Lord. Hallelujah. Today's message is the inside us. The inside us. Christ in us. Die heutige Botschaft, da geht es um unser Inneres, Christus in uns. Et dans le message d'aujourd'hui, il s'agit de notre intérieur, donc du Christ en nous. All our needs are coming from inside. All unsere Bedürfnisse kommen vom Inneren. Tous nos besoins viennent de l'intérieur. Christ Jesus talked a lot about inside. Christus Jesus spricht viel über das Innere, als hier war. Et quand Jésus-Christ était ici sur terre, il parlait toujours de l'intérieur. In Matthew 15. In Matthäus 15. Dans Matthieu 15. We are also there on Sunday. Let us quickly go there. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 15. Matthäus 15. Matthieu 15. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 1 and 2. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do your disciples transgress this tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We are talking about the outside. Sie haben über das Äußere gesprochen. Donc ici on peut voir que les pharisiens parlaient de l'extérieur. Amen. Amen. Once it comes to Christ, all about inside. Aber wenn es um Christus geht, geht es um das Innere. Mais quand il s'agit du Christ, il s'agit seulement de l'intérieur. The inside is more important than the outside. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. L'intérieur est plus important que l'extérieur. Amen. Amen. An evil heart, you know, your outside can never be good, no matter how good it sounds. Ein bösartiges Herz, das Äußere kann niemals gut sein, egal wie gut es sich anhört. Si ton corps est mauvais, là l'extérieur peut jamais être le Christ, n'importe comment tu parles. Praise the Lord. Hallelujah. Can somebody help us to read from 16 to the end? 16 ist zum Ende. On va lire maintenant verset 16 jusqu'à la fin. Yes, Schatz. Matthäus 15, 16 bis zum Ende. Ne? Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt nicht den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortet und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot den Kindern nimmt und es den Hunden vorwirft. So it's enough, Jad. Thank you very much. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. From verse 16, please. 16. Verset 16 encore. Amen. Amen. And Jesus said, Are you also yet without understanding? Do not you understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly and is cast out into the draught? Verse 18. 18. But those things which proceed out of the mouth came forth from the heart, and they defy the man. Verse 19. 19. For out of the heart proceeded evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands defile not a man. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will not go more than this. Amen. Amen. Because of other things we will quickly go through. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, so also is Matthew 6 verse 31. So ist auch Matthäus 6, 31. On peut le lire aussi dans Matthieu 6, verset 31. It said, take no thought. Wir sollen uns keine Gedanken machen, keine Sorgen machen. On ne doit pas se faire des soucis. Say. Amen. Thought can come, but the saying of it. Gedanken können kommen, aber das auszusprechen. Donc, les pensées peuvent venir, mais on ne doit pas dire. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And if we also go to Matthew 7. Go to Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7. From verse 15. Matthew 7, verse 15. He said, Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns and figs of testus? Verse 17. He said, Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Anything good. When Christ is talking about good, he's talking about God. Wenn Jesus talking about himself. Über das Gute spricht, spricht er über Gott. Er spricht damit über sich selbst. Et quand Jésus-Christ parle de bons fruits, il parle de Dieu, il parle de lui-même. He's talking about the kind of tree. Es geht um Gottes Baum. Donc il s'agit de l'arbre de Dieu. And he's talking about the kind of fruit. Und es geht um Gottes Frucht. Il s'agit de fruits de Dieu. I hope you understand. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. It is the inside. Whatever is on the outside is coming from the inside. Was immer außen ist, kommt von innen. L'extérieur vient toujours de l'intérieur. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. 18. Every tree that bringeth not forth good fruit, it hewed down and cast into the fire. Wherefore, by their fruit you shall know them. And what he is talking about here is God kind of fruit. Wovon er hier spricht, ist Gottes Frucht. Et Jésus-Christ parle ici de fruits de Dieu. And if you do not know what Christ calls his own fruit, you will be deceived. Seine Frucht nennt, dann wirst du in die Irre geleitet. Et si tu ne connais pas la signification de fruits de Dieu, là tu vas être confus. Amen. That's why it's so good to know what Christ called fruit. What Christ called truth. Zu wissen, was Christus Frucht nennt und was Christus Wahrheit nennt. C'est ça pourquoi c'est très important de comprendre ce que Dieu appelle fruit ou bien la vérité. Because they are different from what religion, men and religion call fruit and truth. Ja, das ist alles anders als das, was die Religion und was der Mensch Frucht nennt. Parce que ils und sont différents de ce que la religion ou bien l'homme appelle la vérité ou bien les bons fruits. Praise the Lord. Hallelujah. We are also in Proverbs 4, verse 20 to 23. Wir waren auch in Sprüche 4. 20 bis 23. Nous avons aussi lu Proverbe 4, verset 22 à 23. We will not go there now, please. Aber jetzt gehen wir nicht dahin. Mais on va pas le lire. All our needs are coming from our souls. Alle unsere Bedürfnisse kommen aus unserer Seele. Et toutes nos besoins viennent de notre âme. And not just from our spirit. Nicht nur von unserem Geist. Et pas seulement de notre esprit. Until your soul is safe, you will live like them. Erst wenn unsere Seele errettet wird. Wenn unsere Seele nicht errettet ist, dann werden wir so wie sie leben. Jusqu'à ce que ton âme est sauvée, là, tu vas vivre comme le monde. Until your soul is saved, you will continue to be dead. Wenn deine Seele nicht errettet ist, wirst du tot bleiben. Et si ton âme est pas sauvée ou bien renouvelée, là, tu vas continuer à être mort. Are you getting it? Mm. Except once your spirit is saved, immediately you die. And you are no longer here on earth. Mm. Es sei denn, nach der Rettung stirbst du direkt, du bist nicht mehr hier auf Erden. Sauf quand tu meurs après avoir être sauvé ou bien faire la prière de salut. Like that thief that was on one side of Jesus Christ. Wie der Dieb, der zu Rechten von Christus Jesus hing. Comme par exemple le voleur qui a été à côté de Jésus-Christ à la croix. But as long as you still live here. Und solange du immer noch hier lebst. Mais tant que tu vis ici. Your soul matters a lot. Ist deine Seele wichtig? Ton âme est vraiment important. You touch the salvation of your soul, you are not saved. Und die Rettung deiner Seele bist du nicht gerettet. Der Satan wird dich packen. Sans le salut de ton âme, tu n'es pas sauvé parce que le diable va toujours te prendre. Amen. Mm-hmm. Until your soul is saved, you will continue to see death, experience death. Solange deine Seele tot ist, wirst du immer noch den Tod erfahren. Tant que ton âme est toujours morte, tu vas continuer à expérimenter la mort et à voir la mort. Meaning everything here will control you. Das heißt, alles hier will control your joy. Wird dich kontrollieren, wird deine Freude kontrollieren. Ça signifie que tout va contrôler, influencer ta joie. Amen. Mm. Because your joy is supposed to be different from their joy. That your joy since your soul. If you refuse to allow your souls to be saved. Müsste eigentlich anders sein als ihre Freude, aber wenn du nicht zulässt, dass deine Seele erneuert wird, dann wirst du nicht anders sein als sie und nicht anders reagieren als sie. Tant que tu ne permets pas que ton âme soit renouvelée et sauvée, tu vas pas être différent aux gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Tu vas continuer à agir et réagir comme eux. Their joy, their peace, ihre Freude, ihre Wege, ihre Systeme, leur joie, leur paix. Et leur système. We continue to be what directs you. Wird weiterhin das sein, was dich kontrolliert. Sie wird toujours te contrôler. Praise the Lord. Hallelujah. The Christ in your spirit. Christus in deiner Seele. Le Christ dans ton esprit. You know, profit you nothing. Nützt dir nichts. Il te sert à rien. Until he come to your soul. Erst wenn er in deiner Seele ist. Jusqu'à ce qu'il vient dans ton âme. Praise the Lord. Hallelujah. A lot have religion. Viele haben Religion. Beaucoup ont la religion. They have religious spirits in their spirit. Sie haben einen religiösen Geist in ihrem Geist. Ils ont un esprit religieux dans leur esprit. And they think they are saved. Und sie denken, sie werden errettet. Et ils pensent qu'ils sont sauvés. Through religious message, religious prayer, you can never be saved. Durch religiöse Gebete und eine religiöse Botschaft kannst du niemals errettet sein. À travers des prières religieuses, tu ne peux pas être sauvé. What they call prayer of salvation. Was sie Errettungsgebet nennen. Ce que eux ils appellent des prières la prière de la salut. You are not going to have the Holy Ghost, but religious spirit. Du wirst nicht den Heiligen Geist haben, sondern einen religiösen Geist. Tu ne vas pas voir le Saint-Esprit, mais tu vas voir un esprit religieux. Every seed has its fruit. Jeder Samen hat seine Frucht. Parce que chaque grain a ses fruits. Are you getting it? Mm-hmm. Every seed has its own fruit. Jeder Samen hat seine eigene Frucht. Chaque grain a ses propres fruits. The Holy Ghost has his own fruit. Der Heilige Geist hat seine eigene Frucht. Même le Saint-Esprit a ses fruits. Religion has its own fruit. Religion hat seine eigene Frucht. La religion aussi ses fruits. Men have their own fruit. Menschen haben ihre eigene Frucht. L'homme a aussi son propre fruit. You cannot plant rice and reap tomatoes. Du kannst nicht Reis sehen und Tomaten ernten. Sehen nochmal. Tu peux pas planter un grain de riz et récolter des tomates. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 6. Galater 6, bitte. Galat 6. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 6. Galater 6. Talks about sowing and reaping. Da geht's ums Sehen und Ernten. Ici, il s'agit de planter et de récolter. Verset 7 et 8. Verset 7 à 8. So be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to the flesh, of the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit, shall of the spirit reap life everlasting. Praise the Lord. Hallelujah. Whatsoever a man soweth, amen. Mm-hmm. That exactly what he sow is going to reap. Was sieht, wird auch ernten. Donc, ce que l'homme sème, c'est exactement ce qu'il moissonnera aussi. Amen. Amen. Religious message, religious prayer, religion. You are going to have religious spirit. Eine religiöse Botschaft, eine religiöse Predigt, das wird zu einem religiösen religiöse Gebete wird zu einem religiösen Geist führen. Donc si tu écoutes des messages religieux et tu à cause de ça tu pries aussi dans une façon ou bien manière religieuse, tu auras aussi un esprit religieux. You know, people want to say yes, you know. Church is church. Leute sagen, Kirche ist doch Kirche. Les gens disent, bon, Église est Église. Amen. If there is no opposition here on earth, it's true, church is church. Wenn es keinen Feind hier auf Erden gäbe, dann wäre jede Kirche eine Kirche, dann stimmt das auch. Mais si il n'y aura pas de l'opposition, là c'est, ça peut être aussi la vérité que Église est Église. Amen. Amen. Church is not church. Aber Kirche ist nicht Kirche. Mais Église est pas Église. Just like love is not love. Genau wie Liebe nicht Liebe ist. Comme aussi amour est pas amour. Or peace is not peace. Oder Frieden nicht Frieden ist. La paix ist pas aussi la paix. That talk this world is all fake. Das von dieser Welt ist alles verfälscht. Parce que les choses de ce monde sont tout falsifiées. It's only through Christ that you have a genuine everything. Nur durch Christus haben wir das Wahrhaftige, das Echte. Donc seulement à travers le Christ tu as la vérité, les choses véritables. Religious message, religious prayer and religious spirit, they all go together. Religiöse Botschaft und religiöser Geist, beides geht zusammen. Des messages religieux, les prières religieuses et un esprit religieux sont toujours un. Praise the Lord. Halleluja. I thank the Lord Jesus for his truth. Ich danke dem Herrn Jesus für seine Wahrheit. Mais je remercie Jésus-Christ pour sa vérité. Amen. And that's why going to a living church matters a lot. Deswegen ist es wichtig, in eine lebendige Gemeinde zu gehen. C'est ça pourquoi ça compte d'aller dans une église vivante. And that's why listening to the true message of Christ Jesus matters a lot. Deswegen der wahrhaftigen Botschaft von Christus Jesus zuzuhören bedeutet sehr viel. C'est ça pourquoi ça compte d'écouter des messages qui viennent de la vérité. Under religion, you cannot have Christ's spirit. Unter Religion wirst du nicht den Geist von Christus Jesus haben. Sous la religion, tu ne peux pas avoir l'esprit du Christ. There are different spirits everywhere. Es gibt verschiedene Geister überall. Parce qu'il y a des esprits différents partout. The Holy Spirit is not the spirit of religion. Der Heilige Geist ist nicht der Geist der Religion. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de la religion. The Holy Ghost is only Christ's spirit. Der Heilige Geist ist nur der Geist von Christus. Le Saint-Esprit est seulement l'esprit du Christ. Christ's spirit and religious spirit are opposite. They are two different spirits. Der Geist von Christus und ein religiöser Geist sind zwei unterschiedliche Geister. L'esprit du Christ et l'esprit de la religion sont deux esprits différents. They are parallel lines. Sie sind parallele Linien. Ce sont des lignes parallèles. Yeah, you know, they are like darkness and light. That can never be one. Licht, sie können niemals eins sein. C'est comme la lumière et le ténèbre. Ils ne peuvent jamais être un. Religious spirit is Satan himself. Un religieuser Geist ist der Satan selbst. Parce qu'un esprit religieux est le diable lui-même. Amen. Amen. And through our message, you can see that there is a difference between religious spirit and Christ. Religious spirit and Christ spirit. Durch unsere Botschaft sehen wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geist von Christus Jesus und dem religiösen Geist. À travers de notre message, on peut voir qu'il y a une différence entre l'esprit du Christ et l'esprit de la religion. The Holy Spirit is the spirit of light. Der Heilige Geist ist der Geist des Lichts. Le Saint-Esprit est l'esprit de la lumière. Amen. Amen. There are satanic spirits. Es gibt wrestle not against flesh and blood, but against principality, against the rulers of darkness. There is the spirit of darkness. Es gibt einen Geist der Finsternis, weil in Epheser lesen wir, dass wir gegen Mächte der Finsternis kämpfen. Et on doit aussi savoir qu'il y a des esprits sataniques, des esprits du ténèbre, parce que même dans Éphésiens, on a écrit qu'on ne combat pas contre la chair et les sons, mais contre les esprits des démons. In John 8, verse 12. Johannes 8, vers 12. Dans Jean 8, verset 12. Look at what Jesus said there. Hört euch an, was Jesus hier sagt. Voyons ce que le Christ nous dit ici. This spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. They shall have the light of life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So also, if we go to Matthew 5. Auch Matthäus 5. Même dans Matthieu 5. Amen. You know, here he said, if you follow him, you will have the light of life. Matthäus 5 steht, dass wir, wenn wir ihm folgen, dann werden wir das Licht des Lebens haben. Et même aussi dans Matthieu 5, on a Jésus-Christ nous dit que quand on suit Jésus-Christ, on aura aussi, on va être dans la lumière. In Matthew 5, verse 14. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. It says, you are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. Vous êtes la lumière du monde. Because we follow him. Weil wir ihm folgen. Parce qu'on nous suit. Are you getting it? You are the light of the world. A city that is set on and hill cannot be hid. Praise the Lord. Hallelujah. We are the light of the world. Wir sind das Licht dieser Welt. Nous sommes la lumière du monde. It means without us is darkness. Das heißt, ohne uns herrscht Finsternis. Ça signifie que sans nous, il y a le ténèbre partout. Amen. Amen. Colossians 2 said, God, the Godhead, live inside of us. Kolosser steht, dass die Gottheit in uns wohnt. Vater, Sohn, Heiliger Geist, sie wohnen in uns. Donc, Colossiens nous dit que la divinité de Dieu vit en nous. Donc, le le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Not just living in our spirit, also he must live in our soul. Nicht nur nicht unserem Geist, sondern auch unserer Seele. Er muss in unserer Seele leben. Pas seulement dans notre esprit, mais il doit aussi vivre dans notre âme. He must live in our mind. Er muss in unseren Gedanken leben. Il doit vivre dans nos pensées. It means through what we think, what we speak. Durch das, was wir denken, was wir sprechen. Ça signifie à travers de ce qu'on pense, à travers de ce qu'on dit. He must be seen in what we think, what we speak, in our action. Gesehen werden dem, was wir sagen, was wir tun, unsere Handlungen. Il doit être visible dans tout ce qu'on pense, on dit et même dans nos actes. Not Christian word or their action. Not what religion call words and action, but what Christ call word and action. Und nicht das, was Christentum Taten und Worte und Taten nennt, sondern das, was Christus Worte und Taten nennt. Et c'est pas selon la définition chrétienne, mais c'est selon la définition du Christ, ce que lui appelle la parole et l'acte. Amen. Amen. The Holy Spirit have his own word and his own action. Der Heilige Geist hat sein eigenes Wort und seine eigene Handlung. Le Saint-Esprit a ses propres paroles et ses propres actes. And with his words and action are Christ's words and action. Und seine Worte und Handlungen sind die Worte und Handlungen von Christus. Et ses paroles et ses actes sont celles du Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They are different from what religion, especially the Christian, call words and action. Es ist anders als das, was Religion, besonders die Christen, Worte und Taten nennen. Et ils sont différents de ce que la religion, ou bien en général le christianisme appelle la parole et ou bien agir selon ses paroles. Christ's word and Christianity, Christian's word and action are two different words. Das Wort und die Handlung von Christus ist anders als das Wort und die Handlung von den Christen. La parole et l'acte du Christ est différent de celle du christianisme. Amen. Amen. Their word, their love and Christ's love are two different love. Ihre Liebe und die Liebe von Christus sind auch nicht gleich. Donc l'amour du christianisme est pas comparable avec l'amour du Christ. Their value. Was sie wertschätzen. Leur valeur. Ist auch nicht gleich. Sont si différents. Their desire, their choice. Ihre Wünsche und ihre Entscheidungen. Leur désir et leur choix. What they see, hear, smell, feel, taste. Was sie hören, are different. Fühlen, schmecken und ist nicht gleich. Mm-hmm. Et ce qu'ils sont, ils voient, ils goûtent, donc tout est différent. They are after the flesh. Sie sind hinter dem Fleisch her. Eux, ils poursuivent la chair. We as Christ's family, we are after the spirit. Wir sind die Familie von Christus und wir sind hinter dem Geist her. Mais nous, on poursuit l'esprit parce que nous sommes la famille du Christ. Amen. Amen. Let's go to just one example of what I'll be explaining, trying to explain to you. Matthew 16. Matthew 16. On va lire maintenant Matthieu 16. Matthew 16 from verse 21. Matthew 16 for 21. Matthew 16, verse 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed. For religion, this is an evil news. Für Religion ist das eine bösartige Nachricht. Donc si les gens religieux lisent ce passage là, pour eux c'est un message mauvais. Are you getting it? Mm. For Christian, this is a bad news. Für Christen ist das eine bösartige Nachricht. C'est un rapport mauvais. It is not a rapport. You know, for them it's not. You are not speaking something good. Für sie ist nicht etwas, du sprichst gerade nicht was Gutes aus. Parce que eux ils voient que tu dis quelque chose qui n'est pas bon. Let me read it up to 23 before I go further. Amen. 23. On va lire maintenant jusqu'à verset 23. In verse 22, then Peter took him and began to rebuke him, saying, be far from thee, Lord. This shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 21, Jesus started revealing the will of his father to them. In 21, he was revealing the will of his father. Fing Jesus an, den Jüngern den Willen des Vaters zu offenbaren. Et dans verset 21, on peut voir comment Jésus-Christ a révélé, il a révélé la, la volonté de son Père à ses disciples. Let's read it again, verse 21. Normal, 21. Non, ah, normal. Encore, verset 21. He said, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. You can see the will of his father. Is it in veins and his father's? On peut voir la volonté de son père. It sounds so bad. C'est so bösartig an. Ça s'attend vraiment mauvais. Amen. The Christian, we see it bad. Die Christen sehen es als böse an. Les chrétiens, ils le voient comme mauvais. Amen. And you can see why Peter said, it shall not be. God forbid. Ich denke, was Herr Petrus gesagt hat, Gott vermeide, das wird nicht so passieren. Et c'est la raison pour laquelle que Pierre a dit à Dieu ne le plaise. Ne plaise. Amen. Amen. Because what they call evil is not what Christ called evil. Was sie böse nennt, ist das, was Christus böse nennt. Parce que ce que l'homme appelle mauvais, c'est pas ce que le Christ appelle mauvais. What Christ called good is not what they call good. Was Christus gut nennt, ist nicht das, was sie gut nennen. Ce que le Christ appelle, ou bien ce que l'homme appelle bon, c'est pas ce que le Christ appelle bon. You know when Peter spoke. Als Petrus gesprochen hat. Jesus, something was smelling. Hat etwas gerochen. Et ici on peut voir aussi quand Pierre parlait quelque chose sentait mauvais pour le Christ. There was an odor. Es gab einen Geruch. Il y avait une odeur. And that's why when people speak, we can see some odor. Es ist, wenn Leute sprechen, können wir etwas riechen. Es gibt einen bestimmten Duft, einen bestimmten Geruch. Et c'est ça pourquoi quand l'homme parle, il y a aussi une odeur. Amen. In verse 22, look at it. 22. Verset 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be ye far from thee, Lord. This shall not be unto thee. You know, it sounds so good, but it was smelly. Es hat dennoch gerochen. Donc, ce que Pierre disait ici, ça semblait vraiment bon, mais ça, il avait un mauvais odeur ici. You know, Jesus was able to smell Satan. Jesus war in der Lage, you know, that Satan smell. Er weiß, dass der Satan riecht. Et le Christ a été capable à sentir le diable parce qu'ils sont mauvais. He could hear, he could perceive the smell of religion. Er konnte den, den Gestank der Religion riechen. Il pouvait sentir l'odeur de la religion. Which is the spirit of Christianity today. Was der Geist der Religion heute ist. Qui est l'esprit de la religion aujourd'hui. Jesus could smell the flesh. Jesus konnte das Fleisch riechen. Jésus-Christ, il pouvait sentir la chair. He could smell me. Il konnte den Menschen riechen. Il pouvait sentir l'homme. Verse 23. Verset 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. It means what those things that be of men are of Satan. Das heißt, das Menschliche ist teuflisch. See the connection. Ça signifie que les choses humaines sont du diable. Amen. Though it sounds so good. Auch wenn es sich so gut anhört. Même si ça s'attend vraiment, oui, bien. It will be a good, you know, people call it a good prayer. Leute würden sagen, es ist ein gutes Gebet. Les gens vont dire, c'est une prière vraiment fort. And I know it's chant, amen. Viele werden Amen schreien. Il y a beaucoup de gens qui vont dire Amen. But Jesus could smell something. Aber Jesus konnte etwas riechen. Mais le diable pouvait sentir quelque chose. Rejected. Mais Jésus pouvait sentir quelque chose. Praise the Lord. Hallelujah. Everything have odor. Alles hat einen Geruch. Tout a un odeur. Praise the Lord. Hallelujah. Everything have odor. Alles hat einen Geruch. Tout a un odeur. Everything have odor, including your blessing the house of Christ Jesus. Alles hat einen Geruch, auch dein die Gemeinde geben. Et tout a un odeur, même si même quand tu bénis la maison du Christ. Let's go to Philippians 4. Philippa 4. Philippiens 4. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians 4. Philippa 4. Vers 18. Philippa 4, Vers 18. Philippiens 4, Vers 18. Paul ist der one speaking. Paul ist derjenige, der hier spricht. Amen. He was saying thank you to them for being there for Jesus, for choosing Christ Jesus. Er hat hier Danke zu ihnen gesagt, weil sie sich für Christus Jesus entschieden haben. Il a, donc Paul a remercié les enfants de Dieu ici parce qu'ils ont choisi Jésus-Christ. You know, I say it all the time here, and I always say thank you for being, for choosing Christ Jesus. Danke, dass ihr euch für Christus Jesus entscheidet. Et même moi, je le dis aussi plusieurs fois. Je vous dis toujours merci que vous choisissez Jésus-Christ. Because if you choose man, you will never be here. Aber wenn ihr Menschen wählen würdet, werdet ihr niemals hier. Parce que si vous allez, si vous choisissez l'homme, vous n'allez pas être ici. To be here is tough. Hier zu sein ist hart. Être ici, c'est dur. That's why Jesus said, without the Holy Spirit, it's impossible. Deswegen sagt Jesus, ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, in dieser Gemeinde zu sein. C'est ça pourquoi le Christ nous dit que sans le Saint-Esprit, c'est impossible d'être ici dans cette église. Amen. Amen. Because the word of Christ is not the good of this world. Weil das Wort von Christus ist nicht das Gute dieser Welt. Parce que la parole du Christ, c'est pas la parole, la parole de ce monde. When we le bon de ce monde. When we are of religion. We are in religion, you know. We understood very well what they call good. Als wir in der Religion waren, haben wir ganz sehr wohl verstanden, was sie als gut erachten. Et oui, quand on était dans la religion, on pouvait comprendre ce qu'ils appellent de bonnes choses. And now to be used to that of Christ is tough. Und sich jetzt an das von Christus zu gewöhnen, ist hart. Mais de s'habituer de ce que Jésus-Christ appelle bon, c'est vraiment dur. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18. Verset 18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. An odor of a sweet smell. He said, "It smells." There was an odor. There was an odor of a sweet smell. A sacrifice acceptable, well pleasing to God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. Paul was saying thank you to the Philippians. Paul hat sich hier bei den Philippern bedankt. Paul, il s'est remercié aux Philippiens. Amen. Amen. You can't say you choose Christ and there's an odor, something smelly. Du kannst sagen, dass du für Christus entschieden hast. The smell is so terrible. Und dennoch ist der Geruch so schrecklich. Tu peux dire que tu choisis le Christ, mais l'odeur est vraiment terrible. But not the Philippians. Aber ich bin den Philippern. Mais pas chez les Philippiens. Not you and me that are here. Nicht du und ich, die hier sind. Pas toi et moi qui sommes ici. Amen. Amen. He talks about the odor of their gift. Er redet über den Geruch ihrer Gabe. Il parle ici de l'odeur de leur sacrifice. Amen. Yeah. He talks about the odor of their. He talked about the odor. Of their gift. Er spricht über den Geruch ihrer Gabe. Il parle de l'odeur de leur offrande. Amen. Mm-hmm. And in verse 19, it talks about reward. Geht es um eine Belohnung? Et dans verset 19, il parle de la récompense. Look at it, verse 19, please. 19. Verset 19. But my God shall supply all your need, according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here he talks about the reward. Hier spricht über die Belohnung. Ici, il parle de la récompense. Christ Jesus is a rewarder. Christus Jesus belohnt. Le Christ nous donne la récompense. He is the rewarder of those who choose him. Er ist derjenige, der die belohnt, die ihn wählen. Lui-même, il est la récompense pour ceux qui lui choisissent. He is the rewarder of those who choose him and continue to choose him. Er belohnt die ihn wählen und die ihn immer wieder wählen. Et il est la récompense pour les enfants de Dieu qui lui choisissent et qui continuent à le choisir. We don't choose him because of any reward, but you can never choose him and not be rewarded. Wir wählen ihn nicht, damit wir belohnt werden, aber wir können ihn nicht wählen, ohne belohnt zu werden. On ne choisit pas Jésus-Christ pour avoir la récompense, mais on ne peut pas choisir Jésus-Christ sans avoir la récompense. Amen. Amen. Back to Matthew 16. Matthieu 16. On dit maintenant Matthieu 16. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. You know, if you are of heaven, you can smell. You can smell things. Wenn du himmlisch gesinnt bist, vom Himmel bist, dann wirst du Dinge riechen können. Et si tu es célestement sensé, là tu peux sentir des choses. Amen. Mm-hmm. If you are in heaven, you can smell religion. You can hear the smell, the scent, riechen können, erkennen können. Et si tu es du royaume des cieux, là tu peux sentir. Amen. An odor. If you belong to heaven, you will be able to hear the odor of Christianity. Wirst du den Geruch von Christentum direkt erkennen? Et si tu appartiens au royaume des cieux, là tu peux sentir l'odeur du christianisme. Through their love, what they love, their choice. Was sie erwählen. À travers de ceux qu'ils aiment, à travers de ceux qu'ils choisissent. Through their desire. À travers de leurs désirs. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The Christ in us is everything. Christus in uns ist alles für uns. Amen. Le Christ en nous est tout pour nous. Amen. The Christ in us is where our joy, our peace, our faith, good health, everything, our prosperity, they are coming from. Christus in uns ist da, wo unsere Gesundheit, unser Reichtum, unser Segen herkommt. Donc, dans le Christ en nous, il se trouve la joie, la paix, la bonté, la richesse. Oui. Amen. Amen. You know, in Galatians 5:22 and 23, talks about the fruit. There is nothing like fruit without seed. Aber es gibt keine Frucht ohne einen Samen. Et Galates 5 parle de fruits, mais il n'y a pas de fruits sans avoir des grains. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. They are coming from the seed. All das kommt von dem Samen. Et tout ça vient du grain. The spiritual seed. Les geistliches Samen. Le grain spirituel. Amen. Amen. They are coming from the Christ that is already inside us. Es kommt von dem Christus, der schon in uns ist. Et ça vient du Christ qui est déjà en nous. You see, God kind of love, God kind of joy, God kind of peace. Amen. All his properties. All sein Besitz. Donc la paix, la joie, la bonté de Dieu, tout est en Christ et en nous. The seed is on the inside of us. Der Samen ist in uns drin. La semence est en nous. Amen. Mm. Let's go to Galatians 5, please. Galata 5. Galates 5. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. It's about the fruit of the Spirit. It means the Spirit is a seed. Das heißt, der Geist ist ein Samen. Et dans 22, on a écrit, mais le fruit de l'Esprit, donc ça signifie que l'Esprit est la semence, ou bien le grain. Praise the Lord. Hallelujah. And the seed, you know, seed is a container. Seed is always a container. Und der Samen ist immer ein Behälter. Et le grain est toujours un Container. Seed always carry things. Der Samen trägt immer etwas. Donc un grain porte toujours des choses. And once you plant it, something is going to come out. Und wenn du es einpflanzt, wird etwas rauskommen. Et quand tu plantes ce grain, il y a toujours quelque chose qui va sortir de ce grain. Christ. The seed on the inside of us. Christus, der Samen, der in uns ist. Donc le Christ qui est le grain qui est en nous. We bear his fruits. Wir bringen seine Frucht. Nous on porte ses fruits. It's not what man and religion call fruit. Nicht was der Mensch und Religion Frucht nennt. C'est pas ce que l'homme ou bien la religion appelle fruit. But what Christ called fruit. Aber was Christus Frucht nennt. Mais ce que le Christ appelle fruit. And this fruit has nothing to do with anything good of this world. Und diese Frucht hat nichts mit dem zu tun, was hier auf dieser Welt ist. Mais ce fruit n'a rien à voir avec ce que oui, ce qui est bon selon le monde. It has nothing to do with what they call evil in this world. Es hat nichts zu tun mit dem, was sie bösartig auf dieser Welt nennen. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde appelle mauvais. Amen. Again, every seed has its own fruit. Jeder Samen hat seine eigene Frucht. Chaque grain a ses propres fruits. Galatians says you never reap and not sow. In Galater 6 steht, du siehst nicht ohne zu ernten. Mm-hmm. You never reap without sowing. Du erntest nicht ohne zu sehen. Donc Galates 6 nous dit qu'on ne peut pas moissonner sans d'abord s'aimer, d'abord avoir semé. You reap because you sow. Du erntest, weil du siehst. Tu moissonnes parce que tu as semé. Amen. Amen. Then you know, let me talk about peace. What kind of peace is one of the fruit of the Spirit? Gottes Frieden ist eine Frucht des Geistes. La paix du Christ est un fruit de Dieu. Are you getting it? It's one of the fruit of the Spirit. C'est une frucht des Geistes. C'est un fruit de l'esprit. To have peace with one another is one of the fruit of the Spirit. C'est une frucht des Geistes. Donc avoir la paix avec l'un et l'autre, c'est un fruit de l'esprit. And that's why it's coming from inside us and not coming from outside. Deswegen kommt es von innen uns drin und nicht von außen. C'est ça pourquoi ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Are you getting it? You know, in salvation, once you pray the prayer of salvation, there's a change in the spirit. But your soul, through the word that you receive here, as you receive it, you believe it, you act on it, then there is fruit coming from your soul. I don't know if you are getting it. When you wiedergeboren wirst, verändert sich dein Geist und dein Geist wird zum Geist von Christus Jesus, aber bei der Gedankenerneuerung empfängst du einen Samen und dieser Same bringt dann in deine Seele Frucht und diese Frucht trägst du dann aus. Let me put it this way. That you are born again does not mean you are going to get the truth. Dass du wiedergeboren bist, heißt nicht, dass du die Wahrheit bekommen wirst. Que tu es né de nouveau, ça signifie pas que tu auras la vérité. Until you are in a living church. Erst wenn du in einer lebendigen Gemeinde bist. Jusqu'à ce que tu es dans une église vivante. You are in a living ministry. Du in einer lebendigen Gemeinde bist. Tu es dans une église vivante. Where the true message of Christ is being preached. Wo die wahrhaftige Botschaft von Christus Jesus gepredigt wird. Où le vrai message du Christ est prêché. And as you hear it. Wenn du sie hörst. Et quand tu l'écoutes. You believe it. Und es glaubst. Tu le crois. And act on it. Und danach handelst. Et tu agis selon ce message. Then your soul is purified. Wird deine Seele gereinigt. C'est là où ton âme sera purifiée. I don't know if you understand. Praise the Lord. Hallelujah. We go to 1 Peter later. Amen. Später zu 1. Petrus. On va lire après en Pierre. Amen. It is coming. You know, God kind of peace is coming from the inside of us. Gottes Frieden kommt von unserem Inneren. Le paix du Christ, ça vient de notre intérieur. It must first of all go in before it can come out. Es muss erstmal reingehen, bevor es rauskommen kann. Ça doit d'abord entrer avant de sortir. Are you getting it? The truth is already in your spirit. Auch wenn die Wahrheit schon in unserem Geist ist. Même si la vérité est déjà dans ton esprit. But you still need the truth to be preached to you. Brauchst immer noch die Wahrheit, die zu dir gepredigt werden muss. Mais tu as toujours besoin de la vérité, que la vérité soit prêchée. So that it will hear that the truth will go into your soul. Damit diese Wahrheit in deine Seele kommt. Pour que cette vérité entre dans ton âme. And there's going to be fruit. Und es wird eine Frucht geben. Pour avoir du fruit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It is coming. You know, God kind of peace is coming from the seed inside of us. Gottes Frieden kommt von dem Samen, der in uns drin ist. Donc, la paix de Dieu, ça vient de du grain qui est en nous. Amen. Amen. The seed inside of us means the message. Der Samen in that uns you allow to be sown inside you. Botschaft, die du in dich hineinpflanzen lässt. Donc, le grain et la vérité, le message que toi tu permets que ça soit sémé dans ton âme. Are you esprit bien âme. Ton âme, hein? Oui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, let's go forward. It is coming from the seed inside of us. Es kommt von dem Samen, der in uns drin ist. Ça vient de notre du grain qui est en nous. And not from any situation on the outside. Nicht von irgendeiner Situation, die da draußen ist. Mais et pas d'une situation qui est à l'extérieur. Amen. Amen. It is coming from how you believe Christ on your inside, which is your soul. Von dem Glauben. And not your spirit, your soul. In deiner Seele, also den Glauben, den du nutzt in deiner Seele, nicht von deinem Geist. Donc la paix de Dieu est un grain qui est semé dans ton âme et pour que tu peux pour avoir cette paix physiquement, ça dépend de ce que tu crois dans ton âme et pas dans ton esprit. Praise the Lord. Alléluia. The doctor's report or any result or any news. Praise the Lord. Alléluia. Your peace is not coming from there. Dein der Arztbericht, das was oder irgendein Bericht vom Arzt, dein Frieden kommt nicht von dort. Donc ta paix ne vient jamais d'un rapport de ce monde, vient d'un rapport du médecin. Your peace should never be based on them. Dein Frieden sollte niemals darauf basieren. Ta paix doit jamais baser ou bien dépendre d'un rapport. It should be based on the message you receive in. And you allow to be inside your soul. And it now grow and bear fruit. Von der Botschaft abhängen, die in deiner Seele ist. Und du sollst zulassen, dass diese Botschaft Frucht trägt und dann aus dir herauskommt. Tu dois savoir que la paix, ça dépend du message que tu écoutes. Et à travers de cette foi, tu vas aussi avoir de fruits. Your mind must become the mind of Christ. Deine Gedanken müssen die Gedanken von Christus sein. Die Pensée doivent être les pensées du Christ. Without the true message of Christ, your mind can never become the mind of Christ. Ohne die wahre Botschaft von Christus Jesus können deine Gedanken niemals die Gedanken von Christus Jesus sein. Mais sans le vrai message du Christ, tes pensées peuvent jamais être les pensées du Christ. Praise the Lord. Alleluia. That you pray the prayer of salvation does not mean your mind is the mind of Christ. Dass du das Errettungsgebet betest, heißt nicht, dass deine Gedanken die Gedanken von Christus sind. Que tu as fait la prière du salut, ça signifie pas que tes pensées sont celles du Christ. I'm not talking about you are saved or you are not saved yet. I'm talking about your soul being saved. Ich rede nicht über deine Errettung oder nicht der Rettung im Geist, sondern ich rede über deine Errettung deiner Seele. Donc je ne parle pas de ton salut dans ton esprit, mais de ton salut dans ton âme. The Bible said our peace is from our inside. Die Bibel sagt, unser Frieden kommt von innen. La Bible nous dit que la paix vient de l'intérieur. Amen. Amen. The truth from the true message of Christ that we allow to go inside of us. Von der wahren Botschaft von Christus Jesus, die wir in uns hineinlassen. Donc ça dépend du message du Christ qu'on permet que ça entre en nous. If we are truly born again, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, si nous sommes vraiment nés de nouveau, we already have everything of Christ in our spirit. Haben wir schon alles von Christus in unserem Geist? Si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous avons tout qui concerne le Christ dans notre esprit. But not our soul. Aber nicht unsere Seele. Mais pas dans nos âmes. Amen. Mm-hmm. Our soul need to hear the truth. Unsere Seele the muss true message of Christ Jesus. Muss die wahrhaftige Botschaft von Christus Jesus hören. Nos âmes doivent écouter le vrai message du Christ. Amen. Amen. So that it can be one with our spirit. Damit sie eins sein kann mit unserem Geist. Pour que notre âme soit un avec notre esprit. Amen. Amen. Remember, faith comes by hearing. Hearing by the word. Hearing by the truth. Hearing the truth is how you have faith. Der Glaube kommt durch das Hören, das Wort hören. So haben wir auch den, so haben wir den Glauben. On doit savoir que la foi, ça vient de ce qu'on écoute, et puis on écoute la parole de Dieu, la vérité et le message. Amen. Mm-hmm. Faith comes from inside also. Der Glaube kommt auch von innen. So you remember the fruit of the Spirit. Mm-hmm. Faith, joy, peace. You can name them. Mm-hmm. Amen. Erinnert euch an die Frucht des Geistes. Et la foi, ça vient aussi de l'intérieur, c'est aussi un fruit de l'esprit. Amen. Mm-hmm. It's a faith coming by hearing and obeying, and not just by hearing alone. Mm-hmm. der Glaube kommt durch das Hören und dem Folgen, nicht nur dem Hören allein. La Bible nous dit aussi que la foi, ça vient à travers ce qu'on écoute et puis quand on obéit la parole de Dieu, pas seulement qu'on écoute la parole de Dieu. 1 Petrus 1.